Erster Gott sprach wieder zu Jeremia. Jeremia war noch im Gefängnishof. Zweiter Gott sagt, ich mache alles, was ich plane. Mein Name ist Jahwe. Dritten rufe mich an. Ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, die du nicht kennst. Vierter Gott, der Gott Israels, sagt, die Häuser und Paläste in der Stadt sind zerstört. Sie wurden durch Krieg und Schwerter kaputt gemacht. Fünften Feinde kommen, um gegen die Chaldäer zu kämpfen. Sie werden die Häuser mit toten Menschen füllen. Ich habe diese Menschen getötet, weil ich sehr wütend war. Sie waren sehr schlecht. Sechster aber ich werde die Stadt heilen. Ich werde ihr Gesundheit und viel Frieden geben. Siebter ich werde die Menschen von Juda und Israel zurückbringen. Sie werden wieder so leben wie früher. Achter ich werde ihre Fehler wegnehmen. Ich werde ihnen alle Sünden vergeben. Sie haben sich gegen mich gestellt. Neunter dann werden alle Völker auf der Erde mich loben. Sie werden sich freuen über das Gute, das ich tue. Sie werden staunen über meinen Frieden. Zehnter Gott sagt, ihr sagt, dieser Ort ist leer. Es gibt keine Menschen und keine Tiere. Das gilt für die Städte Judas und die Straßen Jerusalems. Elfter aber dort wird man wieder Freude hören. Man wird Lieder von Bräutigam und Braut hören. Die Menschen werden rufen, lobt Gott, denn er ist gut. Sie werden Gott danken. Ich werde die Gefangenen zurückbringen. Sie werden wieder leben wie früher. Zwölfter Gott sagt, dieser Ort ist jetzt leer. Es gibt keine Menschen und keine Tiere. Aber bald werden Hirten mit ihren Herden dort sein. Sie werden in allen Städten leben. Dreizehnter in den Bergen, im Tal und im Süden werden Schafe sein. Auch im Land Benjamin und um Jerusalem. In den Städten Judas werden die Hirten ihre Schafe zählen. Vierzehnter Gott sagt, die Zeit kommt. Ich werde mein gutes Versprechen erfüllen. Ich habe es Israel und Juda gegeben. Fünfzehnter in dieser Zeit werde ich einen Nachkommen für David senden. Er wird gut und gerecht im Land regieren. Sechzehnter dann wird Juda Hilfe bekommen. Jerusalem wird sicher leben. Man wird die Stadt nennen, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Siebzehnter Gott sagt, David wird immer einen Nachkommen haben. Dieser Nachkomme wird König über Israel sein. Achtzehnter auch die Priester aus der Familie Levi werden immer Nachkommen haben. Sie werden immer vor mir dienen. Sie werden Opfer bringen. Neunzehnter Gott sprach wieder zu Jeremia. Zwanzigster Gott sagt, ihr könnt den Tag und die Nacht nicht ändern. Sie kommen immer zur richtigen Zeit. Einundzwanzigster genauso kann niemand mein Versprechen an David ändern. David wird immer einen Nachkommen haben, der König ist. Auch mein Versprechen an die Priester aus Levi bleibt. Zweiundzwanzigster Mann kann die Sterne am Himmel nicht zählen. Man kann den Sand am Meer nicht messen. Genauso viele Nachkommen werde ich David geben. Und auch den Priestern aus Levi. 23. Gott sprach wieder zu Jeremia. 24. Hast du gehört, was die Leute sagen? Sie sagen, Gott hat seine zwei Völker verlassen. Sie sagen auch, mein Volk ist kein Volk mehr. 25. Gott sagt, mein Versprechen an Tag und Nacht ist sicher. Ich habe die Regeln für Himmel und Erde gemacht. 26. Ich werde die Nachkommen von Jakob und David nicht verlassen. Ich werde immer Herrscher aus ihrer Familie wählen. Ich werde ihr Schicksal ändern und ihnen helfen.